Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Irgendwie aus PR-Gründen hinter verschlossenen Türen. Naja, das kommt ja dazu. Das sind ja im Prinzip zwei Dinge. Das ist ja einmal das Wie und das Zweite ist das Was. Ich meine, also ne, es ist natürlich schon wichtig, halt eben die Frage zu klären, auch was Schreiberform gerade angesprochen hat, halt eben letztendlich, was dann, wie siehst du das, wenn die Leute halt eben nach ihrem eigenen Gewissen entscheiden und das eigene Gewissen halt eben nicht der Parteilinie entspricht, ne? Oder halt eben auch nicht. Dann ist das so. Dann ist das so, oder? Entschuldigung. Warte mal, oder auch nicht dem Wählerwillen, ne? Ich meine, letztendlich treten wir ja an. Das ist genau das im Prinzip auf eine andere Art und Weise, was wir anderen immer vorwerfen. Ne? Wir sagen, wir wollen das und das nicht machen. Dann haben wir Leute gewählt, aus guten Gründen, in eine Fraktion. Und letztendlich entscheiden sich diese Leute komplett oder vielleicht auch halt eben zum Hauptteil einfach nur gegen etwas, was wir aber halt eben so besprochen haben und was wir auch halt eben unseren Wählern so versprochen haben. Ne? Ich meine, das ist eine schwierige Frage, ganz einfach. Ne? Ja, aber da genau an dem Punkt sehe ich das nicht als schwierige Frage, sondern eigentlich als sehr einfach zu beantwortende Frage. Also was jetzt den Nichtraucherschutz angeht. Also ich habe, vielleicht zieht da jeder seine persönlichen Grenzen, aber wir haben gelästert wie doof über die Grünen. Du hast es gerade das Stichwort gebracht, als die Grünen ankamen und sagten, aus parlamentarischen Zwängen müssen wir dem JMSTV zustimmen. Da hat es einen Shitstorm ohne Gleichen gegeben. Und was machen wir denn heute anders? Nix. Also ich würde das auch nochmal auseinander dividieren. Die eine Sache ist das Abstimmungsverhalten. Das finde ich noch relativ, ist mir relativ egal. Das Problem, was ich sehe, einen Antrag ins Parlament einbringen, der nicht dem entspricht, was wir als Positionspapier verabschiedet haben. Das finde ich das Problem. Das Problem ist nicht das Abstimmen. Das kann jeder nach seinem Gewissen tun. Aber ich halte es nicht für sinnvoll, dass Anträge gestellt werden, die zumindest relativ weit davon entfernt sind von dem, was wir eigentlich wollen. Ja, vor allen Dingen, wenn die SPD dann sowieso ein paar Tage später stellen wollte, quasi. Ja, einen Antrag zu klauen von der SPD halte ich jetzt nochmal grundsätzlich auch für Quatsch. Das ist nicht nur Quatsch, das ist auch, achtet auf meine Worte, wenn das rauskommt, dann irgendein Journalist wird es verwursten. Ja, ne, ich meine, ich finde das noch nicht mal, also wie gesagt, ich kann halt eben diese Beweggründe dafür sehr gut verstehen, dass das halt eben so gehandhabt wird. Also das mit dem nicht in der Öffentlichkeit und so, ne? Nee. Finde ich schwierig halt eben. Ich kann aber auch den Beweggrund einigermaßen verstehen. Nee. Halt, ne? Also, ja, aber sorry, da muss ich wieder reingrätschen und widersprechen. Das ist nicht die Piratenpartei, in der ich arbeite. Tut mir leid. Ich habe die Diskussion schon öfter geführt, auch mit anderen, also auch hier auf Bundesebene mit SG Presse und so weiter. Tut mir leid. Ist nicht mein Ding. Da will ich auch nicht mithelfen und mitarbeiten. Kann ich auch nicht vertreten. Was soll ich einem Journalisten morgen sagen oder übermorgen, der mich darauf anspricht, wie sieht denn die Partei oder der Landesverband, dass die Fraktion da so ganz geheim was ausgekungelt hat? Was antworte ich ihm dann? Dass es gar nicht geheim war, weil du es ja offensichtlich weißt und er auch. Du weißt, wie ich das meine. Ja, weiß ich. Ich habe noch eine andere Frage, und zwar zu der Abbildung von der Parteimeinung. Das hört sich jetzt ziemlich nach Trollen an. Ich meine das aber durchaus ernst. Wieder, Nichtraucherschutzgesetz. Das Ding ist ja auf dem Parteitag mit ungefähr, war ich jetzt mal 80% der Stimmen, einfach mal abgenickt worden. Dann wäre es doch eigentlich konsequent, wenn 16 dagegen und 4 dafür stimmen, oder? Ja, einmal das. Und was mir jetzt übrigens noch kommt, das ist heute Abend, mir ist das auch jetzt gerade erst eingefallen, die Initiative für dieses Positionspapier kam von der Fraktion. Ja, ja, und deswegen war ja sozusagen der erste Take, der war ja völlig daneben und ist da eben demnach ja auch nicht abgestimmt worden. Und der zweite unter Mithilfe von Andi, der war dann eben zumindest so, dass der Konsens doch einigermaßen hergestellt werden konnte. Also ich erinnere mich nämlich jetzt zwar daran, am Samstag kam der Joachim nämlich, also am Samstag Landesparteitag, ganz aufgeregt zu mir an, Achim, wo steht das mit der E-Zigarette? Ich finde das nirgendwo. Und dann haben wir das irgendwann gefunden und dann haben die was formuliert und dann ist das ja wohl in dem allgemeinen Palaver oder Tohuwabohu untergegangen und es wurde gesagt, okay, am Sonntag machen wir nochmal einen Antrag, der dann vernünftig vorbereitet ist. Und das kam von der Fraktion. Ja, natürlich, es ist aktuelle Politik. Was sollen wir denn machen? Das war die Chance, halt eben, das aktuell halt eben auf einem Parteitag zu bestimmen. Aber nicht die Frage. Aber was ich noch zu Ende sagen wollte, im Prinzip, als ich meinte halt eben, ich kann es auch noch verstehen, aber schöner hätte ich es gefunden, ja, wenn wir eine entsprechende, aber dafür brauchen wir halt eben eine Infrastruktur einfach, ne? Wir müssen halt eben gucken, dass wir halt eben die Leute bündeln, die sich an dem Thema wirklich interessieren und die da auch mitmachen wollen und dann halt eben diese Leute informieren. So, Moment mal, so übermorgen oder morgen ist die zweite Lesung. Wir haben hier eine Antragsänderung, die wir gern halt eben da durchboxen müssen. Wir haben hier und die Möglichkeiten, um das so und so zu machen. Das ist auch die Aufklärung. Ich meine, ne, Ich weiß nicht, wer das noch nicht verstanden hat, aber letztendlich ist es immer noch besser, halt eben in einen Gesetzentwurf Sachen reinzubringen, halt eben von der eigenen Überzeugung, als Kompromiss irgendwo, anstatt ihn komplett abzulehnen und dann halt eben das Nein. Schlimmere noch. Also erstens sehe ich das in einigen Bereichen nicht so. Zweitens war zentraler Punkt, ich will das jetzt nicht fachlich alles aufdröseln, unter anderem die E-Zigarette. Drittens, es ist im Mai, ich wiederhole mich da, es ist im Mai, haben wir das schon besprochen, die meisten haben es jetzt schon gehört, habe ich gesagt, Achtung Leute, ihr müsst euch ein Prozedere überlegen, wann und wie ihr die Parteibasis mit einbinden wollt. Ich habe im Juni oder Juli auch dazu geblockt. So, das ist bis heute nicht passiert. Und ich meine, was hindert denn die Fraktion daran? Ich weiß jetzt nicht, ob das so schwierig ist, aber ich habe als Pressesprecher doch auch, ich mache da auch nicht jedes Mal eine Abstimmung, wenn ich einen Anruf kriege. Aber trotzdem ist es mir doch irgendwie gelungen, in der Vergangenheit zumindest immer Aussagen zu treffen in der Öffentlichkeit oder Infos weiterzugeben, die keinen Shitstorm ausgelöst haben. Also habe ich doch irgendwie ein Gefühl dafür bekommen, was Parteimeinung ist oder sein könnte. Und das müssen doch auch Fraktionsmitglieder können. Und denen muss doch in dem Moment, wenn ich Pirat bin und ich sage, ich mache hier Politik, also Sachpolitik, und mache das lieber hinter verschlossenen Türen und klaue von einer anderen Partei was, da müssten bei mir alle Alarmglocken anfangen zu schrillen als Mitglied der Piratenpartei. Ich weiß nicht, wir reden irgendwie aneinander vorbei, meine ich. Also du redest ja schon die ganze Zeit danach im Vorbei. Entschuldigung, ja, vielleicht will ich was anderes sagen als Achim. Es ist einfach nur eine Sache halt eben, wir brauchen eine Infrastruktur, da stimmen wir überein, richtig, ne? Aber ich kann halt eben auch verstehen, dass es bis jetzt noch nicht so wirklich funktioniert hat, weil da anscheinend unheimlich viel Turbo-Guru ist halt eben in dem ganzen Kram, ne? Ich brauche doch keine Infrastruktur dafür, einen Antrag von einer anderen Partei zu klauen, den leicht umzuändern, als eigenen auszugeben, das Ganze hinter verschlossenen Türen zu machen. Da brauche ich doch keine Infrastruktur. Da brauche ich gesunden Menschenverstand, dem er spätestens, wenn ich klaue, sagt, nee, tut man nicht. Genauso wie man spätestens bei der Anzeige sagt, nee, stellt man so nicht, wie es passiert ist. Ja, aber ich bin ja einen Schritt weiter, also, ne? Entschuldigung nochmal, aber ne, ich sage ja halt eben, wie ich es besser gefunden hätte, ne? Ich bin ja schon bei dem Punkt halt eben, ne? Ich habe gesagt, ich kann das in dem Moment irgendwo verstehen, dass es da so gelaufen ist. Aber es ist auch nur, weil ich Verständnis dafür habe, dass man halt eben mit neuen Situationen vielleicht auch im ersten Moment erstmal überfordert ist. Ne? Also ich bin halt eben eigentlich ein sehr verständnisvoller Typ an sich. So. Aber ich sehe halt eben auch eine Möglichkeit der Verbesserung an der Stelle, ne? So. Wollen wir denn diese Hoffnung auf Verbesserung und den Lerneffekt noch fortführen? Also jetzt mal ernsthaft. Ja, was ist dein Vorschlag? Wie kriegen wir die Fraktion dazu, dass sie was lernt? Gar nicht. Und nicht nur immer der arme Kai. Wie wär's mit Geld? Nee, das nageln wir an die Wand, was falsch ist. In welcher Form? 99 Thesen, bitte. Ich möchte nicht zur Presse gehen und rumplärren. Das ist auch nicht so richtig. Das brauchst du doch gar nicht. Sondern. Aber Leute, ich muss jetzt halt eben jetzt auch keinen Shitstorm losbrechen. Also muss ich nun wirklich nicht. Ist euch mal vielleicht in den Sinn gekommen, dass es keine... Ich verstehe das nicht. Wie ihr... Boah, Stefan, du hältst jetzt mal den Bubble, bitte. Danke. Ich verstehe nicht, wie ihr meint... Ich habe noch nichts gesagt hier. Es wäre viel besser... du hörst hier auch sowieso nicht rein, Stefan, Entschuldigung. Wie ihr auf den Trichter kommt, dass es besser wäre, ein Gesetz, dass alle für Grütze halten, dass das besser wäre, das in einigen Punkten abzuschwächen und dann an die Basis ranzutreten, ja, mehr war nicht drin, Entschuldigung, wie das besser sein kann, als zu sagen, die ganzen Gesetzesentwürfe, die hier alle auf dem Tisch liegen, die lehnen wir alle grundheraus ab, weil die überhaupt nicht mit unseren Positionen übereinstimmen. Selbst der schwächste Gesetzesentwurf stellt uns nicht zufrieden. Wir sagen einfach Nein dazu. Was ist daran schlimm? Ich verstehe das nicht. Nee, doch. Darf ich das nochmal aufgreifen? Kai, darf ich ganz schnell? Ja. Wenn du 5 Punkte an einem Gesetz hast, auf einer Skala von 1 bis 10 und du kriegst die Punkte auf der Skala 9, 8, 7 raus, und sagst dann, 5, 4 und 3 haben wir nicht rausgekriegt, aber wir haben die härtesten Dinger rausgekriegt. Da erntest du keinen Shitstorm für. Das ist schlicht und ergreifend das, was man erreichen konnte. Das glaube ich definitiv. Danke, Holger. Das ist nämlich eine sehr gute Vorlage jetzt. Wenn dem so wäre, wenn die Punkte, die da genannt wurden, also die wir jetzt in dem Änderungsantrag drin hätten, dem entsprechen würden oder diesen Status erreichen würden, dann hätte ich dem zugestimmt. Das sehe ich aber eben nicht so. Und genau das ist mein Problem damit. Das habe ich mir zusammengereimt aus der ganzen Diskussion. Das scheint nicht so zu sein, ne? Nein, das sehe ich eben nicht so, dass es so ist. Was, also nochmal, die Punkte, die da drin stehen, sind einmal der wirtschaftliche Aspekt. Der wirtschaftliche Aspekt bedeutet, es gibt Kneipen, die sich im Zuge der letzten Nichtraucherschutznovelle von 2007 ist die, glaube ich, gewesen, 2008 Umsetzung, die Geld in die Hand genommen haben, um ihre Kneipen umzubauen. Dafür soll es eine dafür soll es eine Übergangslösung geben. Das bedeutet, für einen Zeitraum X werden die von diesem Gesetz befreit, quasi eine Ausnahme gebildet, und dann greift das Gesetz aber genauso. So, das heißt, da entsteht eine temporäre Verbesserung. Das ist ja schon mal albern. Also das ist schon mal albern, das entspricht gar nicht dem, was wir wollen. Der zweite Punkt sind private Feiern, also geschlossene Gesellschaften. Okay, das steht sogar im Positionspapier drin bei uns, die privaten Feiern. Da könnte man auch sagen, okay, das lässt sich verkaufen, dass wir das aufgegriffen haben. Und der dritte Punkt sind Brauchtumsveranstaltungen. Die sind mir aber tatsächlich gar relativ egal. Da sage ich mal einfach, das ist keine Verbesserung des Gesetzes. Eine Verbesserung des Gesetzes wäre, erstens die E-Zigarette rauszubekommen. Das wäre eine definitive Verbesserung. Aus meiner Sicht wäre auch eine Verbesserung, die Shisha-Bars rauszubekommen, weil das nämlich ähnlich der E-Zigarette gelagert ist. Und die eigentliche Verbesserung, die gemacht werden muss, ich bin dafür, dass man einen Gesetzentwurf schreibt, der sagt, okay, wir haben das Problem erkannt, es gibt Probleme bei der Umsetzung der Gesetze, weil die Ausnahmen dazu führen, dass die Ausnahmen missbraucht werden, also muss man eine klare Regelung schaffen, und eine klare Regelung kannst du eigentlich nur schaffen, indem du sagst, okay, wir haben ein Kontingent an Raucherkneipen, das gibt's jetzt überall, und ein Kontingent an Nichtraucherkneipen, das kann von mir aus auch ein Verhältnis 70-30 für Nichtraucher sein, das ist mir egal, aber dass beide Seiten quasi berücksichtigt werden. Das wäre ein echter Kompromiss, der mit mir zu machen wäre, wo ich doch glaube, da würde die Partei auch sagen, okay, das ist in Ordnung. Und Status quo ist, ihr habt eine Beschlussempfehlung, die anders ist, oder wie? Beschlussempfehlung? Ja, oder was auch immer. Nein, Änderungsantrag. Hab ich doch gerade erklärt. Der aber das nicht aufgreift, oder wie? Nein, die drei Punkte. Brauchtumsveranstaltung, private Veranstaltung und... Ja. Aber ich das verstanden. Das steht da drin, in dem Antrag, der heute gemacht wurde. Ist das Kind schon in den Brunnen gefallen? Inwiefern? Insofern, dass man da nichts mehr dran ändern kann? Das ist eingereicht. Okay. Und das Witzige ist ja, dass wir heute Abend darüber diskutieren, über eine Sache, wo uns die Fraktion durch einen Mehrheitsbeschluss vor vollendete Tatsachen gestellt hat. Ja. Darf ich jetzt auch mal was sagen? Ja, du darfst. Ich glaube nicht, dass es hier jetzt noch irgendwie eine Lösung gibt. Ich habe gerade deine Frage nochmal im Kopf. Was würdest du sagen, wenn ein Journalist fragt oder irgendjemand anders? Die Leute aus der Fraktion müssen ja auf irgendwelche Parteitage wieder auftauchen, und da kann die Diskrepanz zwischen Parteitagsbeschluss und Fraktionsbeschluss ja thematisiert werden. Und deswegen ist das Gespräch heute Abend wenig zielführend. Ich glaube, es gibt hier keine, hier kann niemand rausgehen und alle sind zufrieden. Ich glaube, das wird nicht hinhauen. Nein, insofern denke ich auch, dass das Kind in den Brunnen gefallen ist. Ne? Also die Frage wäre noch, kann man noch einen Nachtrag irgendwie dazu? Ja, das ist übrigens auch gesagt worden, dass weitere Anträge geplant sind. Wie die aussehen, weiß ich nicht. Ich habe, wie gesagt, versucht, den Andi NRW anzuschreiben und zu sagen, lass uns das mal wirklich machen und ins Liquid kippen und dann einreichen, von mir aus. Was auf jeden Fall gemacht werden muss, ist, die E-Zigarette daraus zu bekommen. Das ist absolut Top-Priorität jetzt aus meiner Sicht. Okay, ich weiß, es kann auch noch eine dritte Lesung geben. Was muss man tun, damit das passiert? Ja, es wird ja, morgen ist ja nur eine Anhörung im Ausschuss. Das hat ja erstmal mit dem Gesetzesverfahren nur mittelbar was zu tun, weil es eine Möglichkeit der Abgeordneten ist, sich nochmal einen breiten Überblick zu verschaffen mit allen möglichen Lobbyisten, die da hinkommen und reden dürfen und eben dann gehört werden. Und deswegen wird es natürlich weitere Positionen geben, wo das Ganze dann im Plenum behandelt wird. Und Plenum ist, wie der Achim schon sagte, im Oktober aufgrund von Ferien gar nicht, und in diesem Jahr so oder so nur noch drei Sitzungswochen, also im November 2 und im Dezember 1. Und dementsprechend gibt es da die Möglichkeiten, diese Dinge dann zu besprechen. Und die neue Landesregierung ist natürlich in der Pflicht, gerade so ein Thema, was sie als höchstes im Wahlkampf und in ihrem Koalitionsvertrag drin haben, natürlich auch möglichst schnell durchs Parlament zu bringen, um dann sagen zu können, und haben wir geliefert. Und da können wir natürlich dann gegenhalten. Und ich würde noch mal zu mir sagen, das Konstruktive ist, dass wir reden möchten mit der mit den Fraktionären der Piratpartei, und zwar so offen, dass es die Möglichkeit gibt, dass einfach die Parteibasis und die AGÖA ist halt nun mal ein sehr aktiver Teil der Parteibasis, eben nicht in diesen Positionen immer wieder überrascht wird, weil die Kommunikation nicht stattfindet. Wir haben sie vielfach angeboten und wir hoffen einfach, dass sie jetzt auch zustande kommt. Das ist was Konstruktives von unserer Seite schon seit Monaten. Mia, ich muss dich an einem Punkt nochmal, der Schreibreform hat es gerade links auch schon geschrieben, eine dritte Lesung gibt es nur bei ganz bestimmten Dingen und die hat er da aufgeführt und das gehört nicht dazu. Das heißt, das wird in der zweiten Lesung abgestimmt. Aber auch für andere Gesetzesvorhaben können eine Fraktion oder ein Viertel aller Abgeordneten eine dritte Lesung und gegebenenfalls weitere Ausschussberatungen beantragen. Ja, das kann wird dann abgestimmt. Und wenn die das ablehnen, gibt es keine dritte Lesung. Genau. Also ich versuche ja nur einen konstruktiven Ansatz zu finden, um das ganze Ding nochmal nicht vor die Wand zu fahren, ne? Insofern weiß ich nicht, wir können das jetzt hier als Aufhänger nehmen und sagen, und das halt eben auch möglichst innerhalb kommunizieren halt eben, insofern, dass wir halt eben weitere Antragsmöglichkeiten für dieses Gesetz suchen, ne? Und wir müssen halt eben schauen, dass wir halt eben einen Weg finden, wie wir halt eben auch wie wir halt eben dazu stehen, wenn wir halt eben nicht unseren Beschluss konkret und komplett durchgesetzt kriegen. Ob wir damit auch klarkommen. Weil ich weiß nicht, ich habe ja das Gefühl, an mancher Stelle irgendwie gibt es hier so die Sache so halt eben, nein, der Beschluss muss konkret so durchgesetzt werden, wie wir ihn beschlossen haben. Ansonsten sind wir keine Piraten. Also ich will jetzt nicht sagen halt eben, oder sehe ich das falsch? Kurze Frage. Kann man nicht einfach erstmal verlangen oder erwarten, dass in dem Moment, wo man an einem Parteitagsbeschluss vorbei nicht nur argumentiert, sondern auch handelt, vorab informiert? Also ich wage jetzt schon gar nicht mehr, die Forderung zu stellen, darüber diskutiert. Weil offensichtlich hat ja hier keine Ahnung vom Parlamentsbetrieb, wenn ich den Daniel Schwert richtig verstanden habe, und das wäre alles so ganz schick gelaufen. Also ich finde, das ist absolut scheiße gelaufen. Erst also angefangen vom Klauen und dann als eigenen ausgeben über die Intransparenz bis hin zum inhaltlichen Paket. Also das mit dem Klauen sehe ich aber nicht so. Ja, aber wir sind doch anders, oder sind wir nicht? Sind wir nicht anders? Also sorry. Ja, aber was soll es mit dem Klauen? Also wir haben immer gesagt, gute Ideen soll man kopieren. Wenn die Idee jetzt gut wäre. Das ist doch keine gute Idee. Ja, das musst du abends uns erklären. Das Klauen unterscheidet jetzt aber nicht zwischen guten und schlechten Ideen. Dann mache ich Folgendes. Dann nehme ich mir das Ding, dann mache ich eine Pressemitteilung, toller Vorschlag oder zumindest ein akzeptabler Vorschlag oder Minimalkompromiss. Wir geben das jetzt mal selbst als Änderungsantrag ein, bevor die SPD auf dem Landesparteitag möglicherweise das Ding vielleicht gar nicht verabschiedet. Aber macht es doch nicht so. Ja, wie gesagt, Achim, ich muss nicht nochmal wiederholen, dass ich dem überhaupt nicht folgen konnte heute. Ich spreche mich nur dagegen aus, dieses Klauen in dem Kontext zu benutzen, weil wir auch immer gesagt haben, gute Ideen soll man kopieren. Okay, ja, okay. Ich sehe das Gesamtbild. Also tut mir leid, ich will jetzt nicht, ich weiß auch, dass eine Julia Schramm möglicherweise wirklich Take-Down-Notices maximal befürwortet hat, aber die Argumentation, was da alles jetzt hinterher gelaufen ist, ist einfach scheiße gewesen, weil das Gesamtbild und die Gesamtbotschaft nicht passte. Und hier ist genau der gleiche Fall. Allerdings viele Stufen tiefer. D'accord. Also klauen ist ja jetzt auch schon wieder dieses Problem, dass man ja so, das sind ja eigentlich Daten, das kann man ja gar nicht klauen und so. Sollte man auch irgendwas nochmal den Leuten sagen, die über Datenhehlerei sprechen. Ganz nebenbei. Ich glaube, das Problem ist da wirklich, wie man damit umgeht. Man muss damit offen umgehen. Wir treten damit an, dass wir offen sind, transparent. Und dann wird sowas eben quasi von der SPD übernommen und dann so ein bisschen geändert und so getun, als ob. Das ist einfach Quark. Das ist einfach so ein das dieses Hintenrum, was wir nie wollten. Warum? Das können wir da nicht uns von verabschieden? Können wir das nicht irgendwie? Weiß ich nicht. Ach, ich bin frustriert. Entschuldigung. Ja, das ist toll, das ist jetzt auch wieder irgendwie an die Falschen adressiert. Ich lese da meine Mail von letzter Woche Dienstag zu durch auf der 20-Piraten-Liste. Da steht genau das drin. Ja, Kai, dann sag uns doch mal, wie wir die Richtigen erwischen. Du lauerst den vor dem Landtag auf. Ja, soweit wird's kommen, aber wie gesagt, erst in der übernächsten Eskalationsstufe. Habt ihr eigentlich gelesen, was Tim geschrieben hat? Was ist eigentlich für den Bürger in NRW der gute Weg? Das ist eine spannende Frage. Es gibt ja nicht den Bürger in NRW. Aber was? Gibt's da eine eindeutige Meinung in NRW? Was könnte denn dem Volkswohl oder wie auch immer du das titulieren willst, was könnte dem am nächsten entsprechen? Hey, Handlungsweise der Fraktion. Das ist doch der Punkt. Also, weil ich jetzt ziemlich viel Wahlkampf gemacht habe, sage ich mal was dazu. Wir können nicht jetzt im Nachhinein den Willen aller der Bevölkerung irgendwie als Durchschnitt werten, sondern wir haben eine Aussage getroffen vor der Wahl. Wir haben viel Zustimmung für diese Aussage bekommen, was ich jetzt im Umkehrschluss dann jetzt daraus deute, deswegen haben sie uns gewählt. Und jetzt stellen sich einige halt anders hin. Aber du kannst nicht im Nachhinein hingehen und sagen, wir erfinden jetzt die Welt neu und machen große Umfragen in NRW und überlegen, was wollen die Leute denn alle und danach handeln wir. Wir haben eine Aussage getroffen, eine politische. Dann sage ich, dann prophezeie ich, dass das als Wortbruch gesehen wird. Natürlich. Ist eine Vorlage, habe ich aber eingangs irgendwann in der Diskussion schon mal gesagt. Also das Einzige, was mich wirklich an der Sache stört, so richtig, ist halt eben letztendlich die Tatsache, dass darüber keine Informationen stattgefunden hat, und zwar interne Informationen der Basis quasi. Das ist das, was mich wirklich stört an der Sache, weil ich bin halt eben auch ich bin in Mumble gekommen und dachte mir, was habe ich verpasst? Ne? Wie gesagt, ich habe es nicht mitbekommen. Doof gelaufen halt, ne? Und ich denke mir halt eben, also das ist etwas, was mich wirklich nervt, und ich denke, alles andere, würde nichts Besseres einfallen. Das, was Daniel sagt, halt eben, letztendlich kommt es halt eben so, wenn halt eben quasi diese drei Punkte halt eben noch mit aufgenommen werden in das aktuelle Gesetz dann, in das zu verabschiedende Gesetz, so, und wir dann halt eben trotzdem geschlossen dagegen stimmen, ne, kommt es wahrscheinlich doch durch, weil Rot-Grün die Mehrheit bildet und letztendlich wahrscheinlich halt die Mehrheit haben wird, und das ist durch. Also, wo ist denn da das Problem dabei? Ich verstehe euer Problem dabei nicht, oder mir jetzt gerade deins jetzt. Wo ist denn das Problem? Dann macht ihr Opposition und steht zu eurem Wort und sagt ganz klar, wir haben mit Nein gestimmt. Punkt aus. Dass das Gesetz trotzdem durchgeht, ja, so what? War ja nicht anders zu erwarten. Ihr seid nur 20. Also ich möchte da auch nochmal was zu sagen, und zwar ich finde den Antrag gerade taktisch unklug sogar. Und zwar insofern, als dass zu erwarten ist, dass dieser Antrag ähnlich von der SPD nochmal eingereicht wird und wir im Prinzip so ein Stück weit unsere Zustimmung zu diesem Änderungsantrag deklarieren. Wenn die SPD mit dieser Meinung, also mit diesem Änderungsantrag, der dann vermutlich kommen wird, durchkommt, dann ist ja die Unterstützung für das Nichtraucherschutzgesetz insgesamt mit dem Änderungsantrag zusammen insgesamt größer, als wenn die nicht durchkommen. Ja, versteht das einer, was ich sage gerade? Ja. Das bedeutet, eigentlich müsste man sogar alles dafür tun, dass ein solcher Antrag nicht durchkommt, weil nämlich dann die Gesamtzustimmung für das Nichtraucherschutzgesetz, für die Änderung eben kleiner ist. Ja, aber Kai, das ist halt eben auch eine Sache, die zu bewerten, das vermögt ihr am besten halt eben letztendlich. Wie viele Stimmen gab es denn halt eben? Oder ich meine, ich habe mir die Reden auch angehört halt von Dietmar Schulz und Simone Brandt und dachte mir halt eben, ich habe sehr viel Zustimmung gehört, aber ich habe es nicht gesehen. Ich habe nicht gesehen, wie viele Leute da applaudiert haben oder ob das halt eben hauptsächlich von unseren Reihen kam. Ich kann das nicht beurteilen. Kannst du beurteilen, ob du da vielleicht eine Mehrheit so findest halt eben innerhalb der Parteirängen? Also, wer ist das gerade da? Generell haben wir das heute diskutiert, was ich jetzt gerade gesagt habe, und im Allgemeinen gehen wir davon aus, dass wir letztlich keinen Einfluss darauf haben werden. Also davon geht man im Allgemeinen aus, dass wir letztlich keinen Einfluss auf den Ausgang dieser Gesetzesinitiative haben werden. Und das ist dieser Antrag, der da heute reingereicht wird, ist im Prinzip aus meiner Sicht nicht mehr als ein Trollantrag. Und die maximale Auswirkung davon ist, dass man im Prinzip der SPD dann auch den Rücken stärkt, ihren Antrag einzubringen. So, und sich selbst unglaubwürdig macht. Ja. Ja. Weil ihr habt ja anders geredet im Plenum. Ja. Ja. Das ist schlecht, Kai. Ja, ich kann nichts dafür. Ich habe alles getan, das zu verhindern. Also ich weiß das, ich bin jetzt auch kein Guru, aber meine politische Bewertung vorher war, bei der SPD bröckelt's. Und da braucht man eigentlich nur ein bisschen nachbohren und dann bröckelt's vielleicht noch mehr. Das war so mein Gefühl der letzten Wochen und Monate, wenn ich Medien gelesen habe. Und das, was die SPD jetzt gerade macht, ist den Leuten, die sagen, das Gesetz ist zu scharf, so ein paar Brotkrumen zuschmeißen, um zu sagen, ja, wir haben ja unser Bestes gegeben und ihr geht jetzt in dieses Fahrwasser rein. Genau. Das ist im Prinzip das, was ich vorgetragen habe heute. So, also habe ich das jetzt eigentlich richtig verstanden, dass es noch möglich ist, weitere Anträge mit einzureichen, also Änderungsanträge? Ja. Ich würde einfach sagen, dann tun wir das. Dann tun wir das und füllen es auf bis zu dem Punkt, an dem wir halt eben einigermaßen konform mit unserem oder vielleicht ganz konform mit unserem Beschluss stehen. Halt eben auf jeden Fall die E-Zigarette mit rein und halt quasi Shisha und was da noch alles drin steht. Darf ich dich kurz unterbrechen? Konform mit unserem Beschluss stehen wir übrigens dann, wenn wir diesen Antrag einfach ablehnen. Ja. Genau. Das ist richtig. Ja. So what? Es gibt übrigens noch etwas, was mich stört. Wir sind ja die Partei, die immer auf Basis von Fakten argumentiert. Warum man einen solchen Antrag stellt, bevor die Anhörung der Experten ist, frage ich mich jetzt. Ja, die Frage ist ja obsolet. Also die Lobbyveranstaltung ist. Nein, das ist es nicht zwingend. Nein. Die Anhörungen, das haben wir beim Jugendmedienschutzstaatsvertrag gelernt, sind durchaus meinungsbildend. Richtig. Wir sind uns auch einig, dieser Antrag ist gestellt worden, aufgrund dessen, dass die SPD einfach in ihren Reihen irgendwo diesen Antrag geschrieben hat und den am Samstag wahrscheinlich auf einem Parteitag abstimmen wird. Aus keinem anderen Grund. Ich habe mal eine Frage. Verstehe ich das richtig, dass die SPD jetzt hinter den Rauchern steht? Es gibt weite Teile der Basis, die halt eben nicht konform gehen mit dem Antrag. Das verstehe ich nicht. Also was heißt ja nicht konform geht hinter dem Antrag? Ich habe gefragt, ob die SPD jetzt hinter den Rauchern steht, ja oder nein? Was ist denn das für ein Tonfall jetzt hier? Was soll das? Das ist doch egal. Nee, ist nicht also egal. Hinter den Rauchern steht in der SPD manche Ortsverbände, speziell im Ruhrgebiet und so weiter, die immer schon ein bisschen speziell waren und von daher ist das auch eine lustige Diskussion, die man jetzt verfolgen kann. Ja, danke. Also bis zur Basis runter, glaube ich, kann es denn keiner Partei da von einer einheitlichen Meinung ausgehen. Also ich denke, jetzt sind auch Grüne dagegen stellenweise. Die Frage ist halt, was sie dann im Parlament machen. Zeitix, hast du gerade geschrieben, der Ton macht die Musik? Ich bin nicht Zeitix. Real Satire ist best. Wir sind alle Zeitix. Das ist ein Tarn-Account für die AG Diplomatische Piraten. Leck mir im Arsch. Ich dachte, die AG Dynamitsportfischen. Das ist Duisenberg. Das ist ein anderes Bundesland. Das ist Bayern Nord. Ja, was ist jetzt das Summary hier? Ich verstehe jetzt immer noch, mir fehlt jetzt irgendwie die Zusammenfassung. Ja, dumm gelaufen. Ja, aber seit Monaten dumm gelaufen. Und die Dummläufer kriegen wir irgendwie nicht in den Griff. Und die fühlen sich nicht angesprochen und wir können auch mit denen nicht reden. Und das lässt sich auch nicht ändern, weil das ist eben so. Könnte daran liegen, dass Leute einem nur ungern zuhören, wenn man sie als Dummläufer bezeichnet. Ja, das möchte ich übrigens auch unbedingt mal anbringen, Radbert. Es wurde hier gerade geschrieben, der Ton macht Musik von Seitex ganz zu Recht. Ich will dir nichts Böses, aber dein Tonfall ist in der Diskussion auch immer wieder irgendwie anstrengend, ehrlich gesagt. Ja, mit Absicht. Ja, es nützt nichts. Das funktioniert so nicht. Der funktioniert ja so auch nicht. Ja, aber man kann mal Frust loslassen und deutliche Worte finden, aber man muss nicht beleidigend sein. Ich bin genauso angepisst wie du. Ja, siehst du, nur wenn ich es rauslasse, dann warst du es nicht. Weißt du, das ist doch auch ein Vorteil. Nochmal sachlich. Was machen wir jetzt? Ich meine, gut, wir haben ein Problem, ne? Und ich weiß nicht, also Kai, ich meine, du warst doch halt eben auch einer derjenigen anscheinend, wie gesagt, ich habe nicht alles mitbekommen, der dagegen war irgendwie. Ja, aber die Botschaft ist doch angekommen. Der Netnerd wird das mitnehmen mit seinen, wenn er drüber geschlafen hat, der Kai wird das mitnehmen und das wird nochmal garantiert bei den 20 Piraten intensiv diskutiert und bis tatsächliche Gesetzesgeschichte im Parlament läuft, sind ja noch ein paar Wochen Zeit. Morgen kann man ja auch mal abwarten, wie diese ganze Anhörung läuft, welche anderen Argumente da kommen und da kann man ja noch was draus machen, ist ja gar kein Thema. Also ich will nicht bashen, aber beim Daniel Schwert bin ich mir da nicht so sicher, weil der, also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn der nach 2 Minuten nicht überzeugt werden kann, dann bleibt er bei seiner Meinung und das ist auf den Mailinglisten immer wieder zu erkennen. Ich habe ja nur mal meine Hoffnung ausgedrückt. Das nennt man in Bayern beratungsresistent. Ja, nicht nur in Bayern. Übrigens, die Anhörung morgen ist öffentlich, also nur mal so, falls da jemand kommen möchte, ich freue mich über Gespräche am Rande dieser Anhörung. Wird aber leider nicht gestreamt, ne? Gute Frage, kann ich nicht beantworten. Also das JMSTV-Ding wurde gestreamt damals. Das weiß ich noch sehr gut. Können wir uns nicht dahin setzen im Stream? Super. Das weiß ich noch sehr gut, weil damals Achim und ich noch kommuniziert haben und uns ja ein Loch im Bauch gefreut haben, als im Prinzip der Linke aus seinem Papier zitiert hat quasi. Oder eigentlich sein ganzer Vortrag darauf basierte. Also gut, ich meine, wir können ja mal auf jeden Fall festhalten, dass das eins der Themen ist, was den Piraten wirklich am Herzen liegt und dass wir an der Stelle halt eben irgendwie einfach nur darauf hoffen, beziehungsweise halt eben, ne, Kai, du bist gerade hier, ne, versucht einfach so viel wie möglich über alle Kanäle zu posten und so viel Informationen wie möglich an die Basis zu geben auf möglichst vielen Kanälen und damit halt eben wirklich jeder alles mitkriegt oder versucht, ne, du weißt, was ich meine. Jo. Ich verabschiede mich dann nochmal. Sag gute Nacht. Danke dir. Übrigens ist das einer der Gründe, wieso ich Parteiprogramme ganz am liebsten verbannt sehen würde aus der Piratenpartei. Dann gibt es nämlich solche Inkonsistenzen nicht mehr. Ich will nur noch Grundsatzprogramm und Wahlprogramm. Und das Wahlprogramm machen die Leute, die als Kandidaten in der Landschaft rumstehen. Also erstens haben wir ein Wahlprogramm. Zweitens ist der Inhalt nochmal nicht der Inhalt unbedingt der Stein des Anstoßes gewesen, sondern die Art und Weise, wie der Inhalt zustande kam. Ach so, okay. Nämlich nicht öffentlich. Und nur weil ich heute mit Daniel gesprochen habe und gesagt habe, Daniel, ich habe keinen Bock mehr, ich werde das heute Abend in der AGÖA erwähnen, ist es auch hier besprochen worden. Warum habe ich das unschöne Gefühl, dass morgen irgendein Bote erschossen wird? Das ist mir so scheißegal. Also ganz ehrlich, da bin ich, das juckt mich nicht. Sicher? 100% sicher. Ich werde mich wehren an bestimmten Stellen und an anderen Stellen nicht. Was ich noch relativ frustrierend finde, ist, dass eben vom Daniel Schwert eben kam, also auch öfter solche Angriffe, das entscheidet nicht die AGÖA. Ja. Wir wollen ja auch gar nicht irgendwas entscheiden. Das Problem ist aber, dass alle, die hier sind, alle, die gerade hier in dieser AG mitmachen, erstens sehr aktiv sind, weil sonst würden sie es nicht machen. Das ist eine der anstrengendsten Sachen, die mir bisher entgegengekommen sind. Oder ich bin noch in zwei AKs. Und die andere Sache ist, wir haben einfach die ganzen Verbindungen zur Basis, die scheinbar bei einem Teil zumindest der Fraktion gerade den Bach untergehen. Also die Verbindung. Ja, es ist halt einfacher, sich auf ein Feindbild einzuschießen. Ich bin kein Mitglied der AGÖA, aber ich lese die Liste mit und so. Und Daniel Schwert, nicht Düngel, Schwert, hat diesen Tonfall ja auch schon vor ein paar Wochen drauf gehabt und fühlt sich immer irgendwie angegriffen. Und ich halte das, ich weiß nicht, wie er meint, damit klarzukommen oder so. Jedes Mal, wenn es ein bisschen Kritik an irgendetwas gibt, er fühlt sich sofort auf den Schlips getreten und keilt sofort ganz derbst verbal aus. Okay, nicht so in meinem Tonfall. Ich bin ja ich bin eine ganz andere Kategorie, aber ich finde das unter aller Sau, wie er teilweise, und es ist nicht das erste oder zweite Mal gewesen, wie er reagiert. Ich finde das seltsam, zumindest für ein MDL. Könnt ihr jetzt wieder was Anstrengendes sagen? Bisschen unsouverän. Achim, ist das im Wahlprogramm oder im Parteiprogramm bei euch drin, diese Position zum Rauchen? Positionspapier auf dem letzten Parteitag. Und E-Zigarette im Wahlprogramm. Okay. Wobei wir aber auch im Wahlprogramm, wir haben ja Wahlprüfsteine gehabt und im Wahlprogramm haben wir uns, glaube ich, auch darauf geeinigt, dass wir das bestehende Gesetz für ausreichend halten, wenn nicht sogar etwas überzogen. Aber ich meine, wir hätten uns da irgendwie auf die Formel ausreichend geeinigt. Kai, weißt du das noch? Der Daniel Düngel müsste das wissen, weil er hat die meisten Wahlprüfsteine gemacht. Nee, doch nicht. Aber es war sehr häufig eine Frage, auch von im Request-Tracker von einzelnen Personen. Und ich würde mich daran erinnern, wenn wir da eine andere Meinung gehabt hätten. Also ich meine, ein Positionspapier mit 80% Zustimmung, das sagt ja eigentlich auch aus, dass es da also so große Umschwünge gibt es nicht innerhalb von wenigen Monaten. Im Gegenteil, ich glaube, der Herr Latzke hat den hat der Position da noch in die Hand gespielt. Boah, Monothema Betroffenheitstrolle. Waffenrecht, anyone? Ich muss mal eben in die Runde fragen, weil wir haben irgendwie noch einen offiziellen Teil. Machen wir den noch oder lassen wir den? Weil da ist jetzt nichts, was zwingend heute besprochen werden muss. Also wir können es auch auf der Liste machen, beziehungsweise kurzfristig. Also ihr könnt ja mal hier ins Bett gucken. Also ich jetzt in die Tagesordnung zurückzuspringen, fände ich irgendwie sehr seltsam. Anstrengend. Ich will es aber wenigstens einmal der Form halber gefragt haben. Nee, aber cool, ist kein Problem. Ich habe morgen sowieso nichts vor. Kopier mal bitte das Pad kurz rein. Achim, das Bundesschiedsgericht hat festgestellt, dass ein Positionspapier nicht Teil des Parteiprogramms ist, sondern nur ein Arbeitsstand. Von daher hast du deine Ausrede hiermit schon gefunden. Also, dass ich mich persönlich da in irgendeiner Form herauswinden kann, ja, aber ich habe keinen Bock, mich herauszuwinden. Ich möchte mal einfach Aussagen treffen, hinter denen ich auch stehe. Stand das in der Stellenbeschreibung? Nee, aber ich meine, das ist Pressesprecher, ist ja verkaufen. Du verkaufst ja was an die Öffentlichkeit. Ja, ja, war ja nur Trolling. Aber ich weiß, also, ich sag's mal so, wenn ich jetzt ein Flötenkessel wäre, es pfeift noch nicht, aber es käme schon Dampf raus. Wir halten also fest fürs Protokoll, bei Achim kommt heiße Luft. Heißes Wasser. Dann ist ja alles gesagt. Signifying nothing. Ich möchte zum Protokoll in Zeile 118 was anmerken. Der Satz: Kai Schmalenbach und später Daniel Schwert sind während der Sitzung anwesend und erklären die Situation aus Sicht der Fraktion. Ich würde behaupten, dieser Satz ist sachlich falsch. Das sehe ich genauso. Ja, ich habe nur mitgeschrieben. Gerne korrigieren. Ich werde da nachher irgendwas von, wir haben eine zweistündige Diskussion geführt, die zum Protokollieren nicht möglich war, in der sehr konträr gesprochen wurde und in der Kai und Daniel Schwert sich auch geäußert haben. Irgendwie sowas. Ich werde auf keinen Fall jetzt den Fehler machen und die inhaltliche Positionierung von Kai und Daniel im Protokoll herausstellen. Danke. Das war ein bisschen intransparent dann, ne? Ja. Sehr schön. Unabhängig davon ist es ja gestreamt worden. Nicht gestreamt, aufgezeichnet. Das ist nicht intransparent, das ist taktisch. Oder so, ja. Und es wird noch aufgezeichnet. Ja, wir müssen einmal beenden. Also mein Vorschlag wäre, wir machen jetzt einfach einen Cut für den offiziellen Teil und ich hole mir einen Kaffee und ansonsten können wir da gerne drüber reden, weil es bleibt unbefriedigend. Ja, ist dann jetzt ein Strich unter dieser Diskussion, dann gehe ich nämlich auch ins Bett. Du bist entschuldigt, Kai, und ich sag dir nochmal vielen, vielen, vielen, vielen, vielen Dank, dass du dir das heute hier angetan hast. Ach ja, war doch lustig. Du bist in Ehren entlassen jetzt. Okay, dann mein Humor. Wünsche ich eine angenehme Nachtruhe. Bis morgen. Tschö. Tschö. Glaube anstrengend, deshalb jetzt mein zweiter Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.